Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, 1792, Jena, 1. Januar 1792. Mein herzlichster Wunsch zu diesem neuen Jahre für dich und für mich ist der, dass dasjenige sterben möge, was nicht leben soll. So würde uns beiden am besten geholfen sein. Deine Geständnisse über die Juristerei machten diesen Wunsch aufs Neue in mir lebendig. Wie schön, wenn wir beide gleich unabhängig unsere Neigung in Gemeinschaft befriedigen und in einer frohen bürgerlichen und häuslichen Existenz vereinigt unseren Idealen leben könnten. Einen großen Schritt hat das Schicksal in Rücksicht meiner dazu getan, und vielleicht bringt dieses oder das nächste Jahr die noch übrigen nach. Ich beginne das neue Jahr mit den besten Hoffnungen. Bin ich auch noch nicht gesund, so hat mein Kopf doch seine ganze Freiheit, und an meiner Tätigkeit werde ich durch meine Krankheit wenig gehindert. Indes werde ich jetzt noch einen entscheidenden Schritt zu meiner Wiederherstellung tun, da meine ökonomischen Umstände es zulassen und die Rücksicht auf meine Gesundheit für jetzt die dringendste ist. Wir haben ausgemacht, wenigstens für dieses Jahr eigene Pferde zu halten, dass ich alle Tage in der Regel 2 Stunden ausfahren kann, da ich ohnehin in diesem Jahre 3 Reisen zu dir ins Karlsbad, wie es wahrscheinlich ist, und auf den Herbst ins Reich zu meiner Familie vor mir habe, welche mich gegen 30 Louisdor bloß an Fuhrwerk kosten dürften, so habe ich den Vorteil, jeden Tag auszufahren und sowohl nach Rudolstadt als Weimar nach Gefallen Exkursionen zu machen, fast umsonst. Futter für 2 Pferde, Lohn des Kutschers und Reparatur kommen mir hier auf 200 Taler zu stehen, welches etwa 50 Taler über die Summe ausmacht, die mich das Fahren in diesem Jahre ohnehin kosten würde. Und an diesen 50 Talern wird mir meine Schwiegermutter für sich und meine Schwägerin den größten Teil erstatten, da sie sich meiner Pferde dann auch bedienen kann. Also ist nichts übrig als die Unkosten des Einkaufs, welche mir freilich Pferde, Geschirr und Wagen zusammengerechnet auf 50 Louisdor können zu stehen kommen. Indes muss ich denken, dass ich für meine und auch meiner Lotte Gesundheit nichts Zweckmäßigeres tun kann und dass die erste Absicht des Prinzen bei seinem Anerbieten darauf gerichtet war, mir zu meiner Gesundheit zu verhelfen. An den Herzog von Weimar habe ich vor 8 Tagen schon die Nachricht von dieser Schenkung geschrieben, aber vermutlich kam ich damit zu spät, da, wie ich selbst las, sicher ein allzeitfertiger Freund sich gefunden hat, die ganze Nachricht in die Frankfurter Zeitung zu setzen. Ich wollte gern 100 Taler verlieren, wenn das nicht geschehen wäre, da Schimmelmann in einem besonderen Billett an Bargissen, das dieser mir schickte, gegen Nennung seines Namens auf das Ernstlichste protestiert hat. Ich will dir Bargissens und Schimmelmanns Briefe schicken, den Brief vom Prinzen hat dermalen noch der Herzog von Weimar. Hast du vielleicht Hubert davon Nachricht gegeben und die Zeitung hat es von diesem erfahren? Schreibe mir mit nächster Post, ob es an dem ist, denn sonst wende ich alles an, dieser Zeitungsnachricht auf die Spur zu kommen. Ich treibe jetzt mit großem Eifer Kantsche Philosophie und gäbe viel darum, wenn ich jeden Abend mit dir darüber verplaudern könnte. Mein Entschluss ist unwiderruflich gefasst, sie nicht eher zu verlassen, bis ich sie ergründet habe, wenn mich dieses auch 3 Jahre kosten könnte. Übrigens habe ich mir schon sehr vieles daraus genommen und in mein Eigentum verwandelt. Nur möchte ich zu gleicher Zeit gern Locke, Hume und Leibniz studieren. Weißt du mir von Locke keine brauchbare Übersetzung, die von einem gewissen Jittel taugt gar nichts? Herrlich wäre es, wenn du dich an solch eine Arbeit machen wolltest. Ich halte sie für ebenso interessant als verdienstlich und würde, wenn ich Englisch genug verstände, sie selbst unternehmen. An den 30-jährigen Krieg gehe ich nächstens wieder. Je früher ich anfange, desto ruhiger kann ich diese Arbeit fortsetzen. Meine häusliche Existenz hat jetzt sehr viel Abwechslung und diese macht mich frisch zur Arbeit. Ich habe die Einrichtung getroffen, dass ich mittags und abends mit 5 guten Freunden, meist jungen Magistern, zusammenspeise, die bei meinen Hausjungfern mit mir in die Kost gehen. So habe ich, ohne mit der Besorgung beschwert zu sein, täglich einen gesellschaftlichen Tisch, und da es zum Teil Kantianer sind, so versiegt die Materie zur Unterhaltung nie. Nach Tische wird zuweilen gespielt, ein Behelf, der mir seit meiner Krankheit fast notwendig worden ist. Habe ich nun vollends Wagen und Pferde, so fehlt mir nichts zu einer angenehmen Existenz, und ich denke, dass eine tägliche 2 Stunden lange Erschütterung meinen Unterleib in 2 Monaten weiter bringen soll als die Apotheke in 2 Jahren. Sobald ich Wagen und Pferde habe, wird Dorschen abgeholt. Ich habe einmal dein und hoffentlich auch ihr Wort. Grüße beide herzlich von mir und meiner Lotte, die sich dir bestens empfiehlt. Dein S.